Die zentrale Kunstausstellung zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unter dem Motto »Die siegreiche Partei der Arbeit Koreas« wurde am 2. Mai im Koreanischen Kunstmuseum eröffnet. In der Ausstellungshalle sind die Kunstwerke mit den Bildern von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, Gründer und Führer der Partei, zur Schau gestellt. An der feierlichen Eröffnung nahmen der Sekretär des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, Funktionäre der entsprechenden Bereiche, bildende Künstler und Pyongyang-Werktätige teil.